Hemmenhofen, 26. Oktober 1967. Sehr verehrter Herr Generaldirektor, Sie wissen, dass mein großes vierteiliges Kriegsbild nicht nur einen künstlerischen Wert hat, sondern auch einen Propagandawert gegen den Krieg. Ich möchte nun dieses Bild, das schon seit 10 Jahren in der Gemäldegalerie Dresden hängt, für lange Zeit öffentlich im Westen zeigen. Deshalb habe ich mich entschlossen, den Leihvertrag zwischen mir und den staatlichen Sammlungen zu kündigen. Ihr Ergebner, Otto Dix. Das muss gewesen sein, als die große Kunstausstellung eröffnet wurde in Dresden. Da saß der Dix unten in der Werkstatt von Erhard. Und oben im Albertinum war die große festliche Eröffnung der Kunstausstellung. Und der Dix war ganz stocksauer, weil er dazu nicht eingeladen worden war. Also da war der Walter Ulbricht und diese ganzen Typen. Und die hatten offensichtlich Angst, dass der Dix, der sprach immerhin der Schnabel gewachsen, dann einfach sagte, eine Scheiße, das, so war er ja halt. Und dann hat er gesagt, so, jetzt müssen Sie meinen Kriegstriptych und kaufen. Kaufen, hat er gesagt. Kriegstriptychon. Die zwei Welten des Otto Dix. Ein Feature von Ulrike Bajor. So, jetzt müssen Sie mein Triptych schon kaufen. Aber wir sprechen jetzt von den 60er Jahren, da hatte der Dix auch im Westen Riesenprobleme. Es war einfach noch nicht der Markt reif. Und Dix war, glaube ich, auch politisch nicht so ganz hundertprozentig gelitten der Bundesrepublik damals. Er hatte sich engagiert in der Ostermarschbewegung und in verschiedenen Abrüstungsgeschichten. Also er hatte es gar nicht so leicht im Westen in den 60er Jahren. Und deshalb wurde er wahrscheinlich auch von der DDR dann sehr poussiert und geehrt und gemacht. Ich weiß, dass der Dix, gerade weil er so ein bisschen als Pazifist galt oder in den bürgerlichen Kreisen nicht so wohl gelitten war. Ich habe Angst gehabt als junger Mensch, wenn man langsam vorkommt an die Front. Da war eine Hölle von Trommelfeuer. Das musste ich alles ganz genau erleben. Das wollte ich. Also bin ich doch gar kein Pazifist oder vielleicht bin ich ein neugieriger Mensch gewesen. Ich bin so ein Realist, wissen Sie, dass ich alles mit eigenen Augen sehen muss. Deswegen habe ich mich freiwillig gemeldet. Die Leute. Den Dreck, den Hunger, die Angst, die Hosenscheißerei. Selber erleben, selber gekreuzigt werden, dann ist es was. Also existenziell. Und wenn ich jetzt den Menschen hier vor dem Film, vor dem Radio dieses Paradoxon vortragen soll, den kraut's ja geradezu in dieser Bundesrepublik oder überhaupt in Deutschland, den kraut's ja. Was ist der Kerl, was ist das doch für ein Vieh, dass der das so raussagt, dass der dich mit dem nackten Arsch auf den Tisch setzt. Das darf man doch nicht. Man muss doch eine Form halten. Man muss doch ein Maß halten, nicht wahr? Man muss doch ein bürgerliches Maß halten in dem, was man redet. Und davor habe ich habe Angst vor meinem Temperament. Ich habe Angst vor meinem Temperament. Dresden. Albertinum, Galerie Neue Meister. In der zweiten Etage an der Stirnwand des Saals mit Dix-Werken das Triptychon Der Krieg. Das dreiteilige Tafelbild mit Predella, einer vierten Tafel unter dem Mittelstück, ist eines der Hauptwerke des 20. Jahrhunderts in diesem Museum. Die US-amerikanische Kunsthistorikerin Kira van Lill hat es so beschrieben. Das Bild ist eine Passionsdarstellung. Im linken Flügel ziehen die Soldaten mit geschulterten Gewehren in die Schlacht. Kreuztragung. Der Mittelteil zeigt Tote im Schützengraben. Insbesondere einen auf einen Eisenträger aufgespießten Mann. Kreuzigung. Im rechten Flügel kommt ein einziger Soldat. Ich. Mit den Zügen eines Selbstporträts aus der Schlacht heraus. Auferstehung. Und in der Predella schließlich sind schlafende Soldaten im Unterstand zu sehen. Grablegung. Als Leser Friedrich Nietzsches begreift Dix den Krieg offenbar als schicksalhaft, als ewige Wiederkehr desgleichen. Kira van Lills Beschreibung fiel 2008 knapp und kühl aus. Joachim Ulitsch dagegen, seinerzeit Chef des Albertinums, zeigte sich 1980 im DDR-Rundfunk ziemlich beeindruckt. Der Künstler unternimmt es, den Betrachter zum Mithandelnden, besser zum Mitleidenden zu machen. Furcht vor der Hölle des Krieges verbindet sich mit dem Willen, retten zu wollen. Dieser Mann, der einen Verwundeten mit sich schleppt, der Leben bergen und schützen will, trägt unverkennbar die Züge des Meisters. Es liegt dem Bild ein tiefer humanistischer Gedanke zugrunde. Dix, der in dem Triptychon Furcht und Vernichtung in allen nur denkbaren Formen gestaltet, gibt sich selbst die Rolle des Lebensretters. Ich bin ein derartig souveräner Prolet, nicht wahr? Wenn ich sage, das mache ich, dann könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wozu das gut ist, weiß ich selber, aber ich mache. Weil ich weiß, so ist das gewesen und nicht anders. Dieses Leben, dieses Jesus, das ist eine ganz tragisch kümmerliche Angelegenheit gewesen. Er entstammte der Arbeiterklasse und er blieb dieser Klasse mit seiner Kunst treu. Es gibt heute eine Menge Bücher über ihn, doch nicht ein einziges davon untersucht sein Lebenswerk unter dem Gesichtspunkt der Klassenbindung. Die Folge davon ist, dass sein Lebenswerk durchweg als progressive bürgerliche Kunst interpretiert wird. Ich bin geboren am 2.12.1891. Nachts 1:30, damit Sie es ganz genau wissen. Im unterm Haus bei Gera. Mein Vater ist Eisengießer und Former. Vom 14. bis 18. Lebensjahr lernte ich Dekorationsmaler. Vom Fürsten von Reuß erhielt ich ein Stipendium und ging nach Dresden zur Kunstgewerbeschule. August 1914 wurde ich zum Militär eingezogen. Danach ging ich in Dresden zur Akademie und gründete 1919 die Sezession mit. Ich muss auch sagen, also, dass viele von der Dixschen Kunst und ihrer Direktheit und Unverblümtheit, auch dem ausgesprochen Proletarischen, was da drin steckte, angewidert waren. Also Dix war auch hier in nicht-nationalsozialistischen Kreisen durchaus umstritten. Rainer Beck, Professor an der Kunsthochschule Dresden, blättert in seiner Dix-Monographie die 20er Jahre auf. Die Vorgeschichte des Triptychons. Der Salon 1 zum Beispiel. Oder das hier Mädchen vor dem Spiegel, da hat es sogar einen Gerichtsprozess gegeben. Oder die Dame mit Nerz und Schleier, die Sie hier sehen. Zuhälter mit Nutten. Das waren also, oder hier der Lustmord. Das sind also wirklich Dinge, die einem konservativen Bürgertum nicht gefallen haben. Und dann der Schützengraben. Sein Schützengraben wurde ja mit der Kampagne Nie wieder Krieg durch ganz Deutschland gezogen, zumindest also in Abbildungen, manchmal auch realiter. Und er galt auch mit seiner Radierfolge Der Krieg sicherlich als ein Kriegskritiker. Das Thema ist immer der Schlamm, das Blut, der Dreck, das Elend, die Leichen. Und im Grunde ist das wie ein Bann, im Grunde das, was man erlebt hat, wirklich ad acta legen zu können. Michael Hering hütet im Kupferstichkabinett Dresden Otto Dix grafische Arbeiten. Im Kölner Wallraf-Richartz-Museum wurde der Schützengraben 5 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, Ende 1923, erstmals ausgestellt. Tote im Schützengraben, ein auf einen Eisenträger aufgespießter Mann. Das Publikum stand Schlange nach dem umstrittenen Antikriegsbild. Museumsdirektor Hans-Friedrich Secker war entschlossen, 10.000 Goldmark aufzutreiben, um das Bild anzukaufen. Notfalls wollte er Depotbestände veräußern. Und das hatte damals Adenauer als Oberbürgermeister verhindert. Erst 5 Jahre später, 1928, konnte Dix seinen Schützengraben verkaufen. An das Städtische Museum Dresden. Nach den Skandalen der frühen 20er Jahre war Otto Dix nach Düsseldorf gezogen, in den Dunstkreis unerschrockener Sammler. Darunter der Arzt Hans Koch. Dessen geschiedene Frau Martha heiratete der Künstler 1923. Zuerst in Düsseldorf und kurz darauf in Berlin gewann Dix jene Aufmerksamkeit, die ihm 1926 einen Ruf zurück nach Dresden eintrug. Er wurde Professor an der Kunstakademie. Dresden hat Dix deshalb auch in besonderer Weise geprägt, weil gerade die frühen Dresdner Jahre ihn begleitet haben bis an sein Lebensende. Er kam als relativ ungebildeter junger Mensch nach Dresden und hat dort dann die ganze große Welt der Literatur, des Theaters, der bildenden Kunst und so erlebt, aufgesogen und umgesetzt. Und auch nach dem Ersten Weltkrieg die Kontakte zu den Literaten, zu dem Kreis um Fritz Bienert, zu Will Grohmann, dann seine Auseinandersetzung mit den Philosophen, gerade auch mit Nietzsche. Also diese ganzen ersten Begegnungen mit der Welt der Literatur, der Philosophie und der bildenden Kunst, die haben ihn geprägt und sein ganzes Leben lang. Und das hat in Dresden stattgefunden. Auch Käthe König traf er in Dresden wieder. Er hatte sie in seiner wilden Zeit kennengelernt. Ich glaube, sie war Modell in 20 Jahren, hat so gejobbt als Modell. Die Modelle waren ja nicht angestellt in der Kunstakademie, die wurden immer so nach Stunden bezahlt und das müsste sie eigentlich sein. Hier, wo ist denn die, das farbige Bild? Da. So sah sie aus, so richtig schwarz und wild. Frank Kempe, oh, nee, Kunsthändler, erst Dresden, heute München, hat Käthe König als Lehrling seines Vaters kennengelernt. Seine Familie war ihr und Dix halb freundschaftlich, halb geschäftlich verbunden. Das lebenslange Liebesverhältnis der beiden war kein Geheimnis. Mein lieber Schatz, das ist wahrscheinlich das Letzte, was ich dir aus Rom schreibe. Sonntag fahre ich zurück und muss den großen Bildertransport in die Wege leiten. Innige Küsse. Bayreuther Straße 32, Dresden, Südvorstadt. Das Emaille-Schild Otto Dix Haus markiert heute eine prominente Adresse für IT-Firmen und Architektenbüros. Hier lebte der Professor Dix ein paar Jahre wohl situiert, mit Gattin und drei Kindern und der geliebten Käthe König im Hintergrund. 1928 fühlte ich mich reif genug, das große Thema anzupacken, dessen Gestaltung mich mehrere Jahre beschäftigt hat. In dieser Zeit propagierten viele Bücher ungehindert erneut ein Heldentum und einen Heldenbegriff, die in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs ad absurdum geführt worden waren. Die Menschen begannen schon zu vergessen, was für ein entsetzliches Leid der Krieg ihnen gebracht hatte. Aus dieser Situation heraus entstand das Triptychon. Ich wollte zeigen, dass echtes Heldentum in der Überwindung des sinnlosen Sterbens besteht. Der Vorwurf gegen ein Vorgängerbild, der Schützengraben, war ja, dass es schlecht gemalt war. Thomas Rudert ist Provenienzforscher bei den staatlichen Kunstsammlungen Dresden und hat sich intensiv mit der Geschichte des Kriegstriptychons befasst. Im gewissen Sinne ist dieses Kriegstriptychon eine Antwort von Dix auf diesen Vorwurf. 1932 war das Kriegstriptychon fertig und wurde in der Preußischen Akademie der Künste in Berlin ausgestellt, zu deren Mitglied Dix im Jahr zuvor ernannt worden war. Doch es erregte nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie zuvor der Schützengraben. Und so hatte sich noch kein Käufer gefunden, als im April 1933 Dix Vorgesetzter und Erzrivale Akademiedirektor Richard Müller die Säuberung der Akademie einleitete. Habe ich fernmündlich von Herrn Reichskommissar von Killinger die Anweisung erhalten, Professor Dix mitzuteilen, dass er entlassen sei und die Akademie nicht mehr betreten dürfe und keine Pension erhalte. Professor Dix ist zurzeit nach Gera verreist und nicht erreicht worden. Hatten Dix seine malerische Genauigkeit, aber auch die Debatten, die er auszulösen vermochte, den Lehrstuhl in Dresden eingetragen, war er nun gerade deswegen den Nazis verhasst. Und so wurde Otto Dix zu einem Entarteten der ersten Stunde. Im September 1933 gab es im Dresdner Rathaus den sächsischen Testlauf zur vier Jahre später in München stattfindenden Ausstellung »Entartete Kunst«. Man könnte sich das Gemälde auch als Demonstrationsstück kommunistischer Agitatoren denken. die der aufgepeitschten Menge zurufen, dass hier Leute zu sehen sind, die so dumm waren, ihr Vaterland ausgerechnet im Schützengraben zu verteidigen, schrieb Richard Müller in den Dresdner Nachrichten. Gezahlt wurden hierfür Reichsmark 10.000, davon 5.000 Stadtbeitrag, bezahlt von den Steuergroschen des arbeitenden deutschen Volkes. Der Schützengraben ist, ja wo, vernichtet, verkauft, jedenfalls verschollen. 1940 tauchte das Werk noch einmal in den Offerten zweier Kunsthändler auf, die von den Nazis mit der Verwertung aussortierter Kunst beauftragt worden waren. Das Meisterwerk wurde auf 200 US-Dollar veranschlagt. Das Motiv des Schützengrabens überlebte in der Mitteltafel des Kriegstriptychons. Diesmal nicht à la prima gemalt, in leuchtenden pastosen Ölfarben, sondern altmeisterlich, mit glatter, lasierter Oberfläche. Mir wurde es dann unerträglich durch die Herren Malerkollegen, die Nazis waren, die auch prompt meine Stelle an der Akademie gekriegt haben. Ich durfte ja auch nicht mehr ausstellen. Und dann siedelten wir über nach Randeck, Randeck am Mondwil. Meine Frau wollte natürlich immer auswandern. Der Schweiz, Schweiz war ihr Name, nicht wahr? Aber ich habe gesagt, nein, ich bleibe hier, ich bleibe, wo meine Bilder sind. Sein eigentliches Thema, nämlich die Großstadt, die war ihm abhanden gekommen. Dresden war im Grunde seine Stadt. Und 1933, die Flucht mehr oder weniger vor den Schergen hier in Dresden nach erst Schloss Randeck im Hegau, dann 36, als Martha Dix eine Erbschaft gemacht hat von dem Vater und ein Haus bauen konnte in Hemmenhofen am Bodensee. Das waren für ihn sicherlich im Sinne seines Heimatgefühls sicherlich Notquartiere. Hemmenhofen oder die Landschaft überhaupt, er sagte einmal, ich stehe vor der Landschaft wie eine Kuh. Ich stehe vor der Landschaft wie eine Kuh. Im Grunde war die Landschaft nicht sein Thema, sondern der Mensch. Es war ein Zwang. Ein äußerer Zwang. Wenn ich in Dresden gewesen wäre, hätte ich nie Landschaft gemalt. Und ich glaube, er fühlte sich in dem bürgerlichen Habitus gar nicht so wohl. Es wäre alles ganz anders gewesen. Alles ganz anders. Die Martha, die war sehr bürgerlich und wollte ihn auch immer zum Gentleman machen. Aber ich glaube, sie hat es nicht geschafft. Natürlich war er ab und zu in Dresden, aber die Aufenthalte waren dosiert. Und es war für ihn schlicht gefährlich. Und einmal ist er ja auch festgenommen worden. Klingelt's auf einmal und draußen stehen zwei primitiv martialisch aussehende Herren. Kriminalpolizei. Kriminalpolizei. Ja, was wünschen Sie denn? Wir wollen uns bloß mal bei Ihnen umsehen. Im September 1939, nach dem Attentat im Münchner Bürgerbräukeller, haben Sie versucht, mir die Teilnahme daran nachzuweisen. Lächerlich. Käthe König hat ihn damals wohl gerettet, da hat sie im Amt gearbeitet und hat offenbar bestimmte Dokumente verschwinden lassen. Im selben Jahr 1939 wurde in Dresden Katharina geboren, die gemeinsame Tochter von Käthe König und Otto Dix. Der saß nun endgültig am Bodensee fest und versuchte, sich zu beschäftigen. Er malte Landschaft, altmeisterlich metaphorisch. Knorrige Äste ragen wie Hakenkreuzgalgen in die Luft. Ansonsten nahezu prophetische Bilder, die sich nicht öffentlich ausstellen ließen. Das brennende Dresden als Hintergrund von Lot und seine Töchter. Den Judenfriedhof in Randeck und Flandern. Ein tief resignatives Bild. Anders als im Kriegstriptychon, aus dem wenigstens einer der Maler selbst der Schlacht entrinnt, wünschen sich hier auch die Überlebenden den Tod. »1945 wurde Dix zum sogenannten Volkssturm eingezogen und geriet dann in Gefangenschaft. Sein Selbstporträt aus dieser Zeit ist bar jeglicher Zuversicht. 1947 nahm Otto Dix seine Reisen nach Dresden wieder auf. Das Atelier auf der Kesselsdorfer Straße, das er gemietet hatte, als er aus der Akademie entlassen worden war, stand noch. Als Dix hier ankam, fand er seine zweite Welt zwischen allen Trümmern unversehrt. Die geliebte Käthe König und Tochter Katharina warteten auf ihn. Ich kann mich erinnern, dass der Dix ein Porträt, da war ich auch mit dabei, er malte gerade ein Porträt auf der Kesselsdorfer Straße von der Kätekönig, ja, mit so ein bisschen wirren Haaren. Ja, das weiß ich. Dann habe ich so geguckt und sagte, guck mir nicht immer auf den Pinsel. Guck mir nicht immer auf den Pinsel. Für die Nazis war Dix also ein Kriegssaboteur. Er war ein absoluter Gegner jeglicher Parteipolitik und jeglicher Parteizugehörigkeit, wenn seine Schüler bei der Kommunistischen Partei mitmachen wollten oder bei den Nazis, dann wurde der Fuchsteufelswild, also meistens war sein Standardsatz, setz dich auf deinen Arsch und male. Setz dich auf deinen Arsch und male. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wollte Dix natürlich auch nichts irgendwie sich vereinnahmen lassen und er war kein unpolitischer Mensch, aber was Parteipolitik anbelangt, war er also nicht infizierbar. Diese hohlen Phrasen konnte ich noch nie ausstehen. An das Kulturamt Gera, Sommer 1947. Ich schrieb Ihnen schon neulich, dass ich nicht gewillt bin, meine Bilder zur Diskussion zu stellen. Wir haben nun in Deutschland jahrelang die Stimme des Volkes über künstlerische Dinge gehört. Diskussionen laufen darauf hinaus, dass jeder Spießbürger und jeder Blinde seine kleinen Wünsche anbringen möchte. Jeder glaubt zu wissen, wie Kunst sein sollte. Otto Dix' großes Problem war viel eher, dass er im Grunde in beiden deutschen Staaten zwischen den Stühlen saß, weil hier war das einmal eine sozialistisch-realistische Idee, die Malerei tragen sollte, und im Westen war es das informell. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja, polemisch ausgedrückt, das Diktat der Abstrakten. Nun, ich glaube, dass es Dix gerade Anfang der 50er Jahre pekuniär, also materiell, deutlich schlechter ging, wie es noch zur Zeit des Dritten Reiches sogar. Da hat er eher noch mal Kunden gehabt, aber also nach dem Krieg ging es ihm erstmal nicht so gut. Wenn die Leute heute Bilder malen, abstrakte Bilder, Dinge, die überhaupt nichts aussagen. Man will heute nur eines. Augenschmaus. Für mich hat der Augenschmaus etwas mit Tapete zu tun, mit Teppich, mit ornamentaler Kunst. Wunderschön. Wunderschön, aber für mich ist das nicht genügend. Ist das nicht genügend? Deswegen bin ich eigentlich derjenige, der nur Menschen malen kann. Warum? Warum? Weil überall eine Aussage ist bei mir. Dix' Absage an alles Abstrakte schien der DDR-Kulturdoktrin zu entsprechen. Man tastete sich an ihn heran. Er bekam den Auftrag, eine Neujahrskarte für den Verlag der Kunst zu entwerfen. Und man hielt ihn sich vom Leib. Er wurde nicht Rektor der Dresdner Kunsthochschule, nicht einmal Lehrkraft. Und das Kriegstriptychon? Es befand sich zum Kriegsbeginn im Atelier von Dix auf der Kesselsdorfer Straße. Und er selber war schon gar nicht mehr in Dresden, als mit der Bienert-Sammlung zusammen dieses Triptychon dann kriegsbedingt geborgen worden ist. Von der Ida Bienert, die hier eine große Sammlerin in Dresden war und mit der er natürlich befreundet war und die man kannte sich. Und da hat es den Krieg überstanden, war dann 46 bei der ersten allgemeinen deutschen Kunstausstellung hier in Dresden mit ausgestellt. Und dann gab es im Ergebnis dieser Ausstellung 46 ein Ankaufsangebot von der Landesverwaltung in Sachsen. Da hat sich Dix aber natürlich nicht drauf eingelassen, wegen der Währungsschwierigkeiten, die es da dann schon gab. Also er wollte natürlich richtiges Geld. Unter dem Dach der Museumsverwaltung, hoch über dem grünen Gewölbe und der Kassenhalle mit den Touristenschlangen, schlägt Provenienzforscher Thomas Rudert die Akte Kriegstriptüchern auf. Dann ging es ein paar Mal hin und her und war an verschiedenen anderen Stellen ausgestellt. Und dann ist es zu einer großen Dix-Ausstellung 57 nach Berlin gegangen. Und zusammen mit dieser Ausstellung, die danach als zweite Station in Dresden gezeigt worden ist, wieder hierher zurückgekommen. Und ab da befand es sich dann dauerhaft in Dresden, zum Schluss dann im Semperbau mit den Altdeutschen zusammen. Das Kriegstriptychon bei den alten Meistern. Angekauft war es nicht und es gab noch nicht mal einen Leihvertrag. Also es befand sich physisch hier und wir hatten hier einen etwas eigensinnigen Generaldirektor, den Max Seidewitz, den ehemaligen Ministerpräsidenten, einen sehr gut vernetzten Mann, ein Machtpolitiker, der hier mit ziemlich starker Hand die Kunstsammlung führte, aber von Kunst hatte er keine Ahnung und auch nicht vom Umgang mit Künstlern. Und er war der Meinung, das Volkseigentum, es befindet sich hier und es bleibt auch hier. Und dann hat er sich einfach rundweg geweigert, es herauszugeben, selbst wenn Dix in der Bundesrepublik Leihgaben schon zugesagt hatte. Dix war darüber so wütend, dass er einer Bitte der Nationalgalerie Folge leisten und das Bild nach Berlin geben wollte. Ich habe die Weggabe damals, 1957, verhindert. Sollte Fritz Löffler im April 1968 an den SED-Stadtsekretär schreiben. Löffler, Kunsthistoriker, Verfasser einer bis heute maßgebenden Dix-Monographie, war Dix Gewehrsmann in Dresden. Die beiden kannten sich seit den 20er Jahren. Löffler hatte Erfahrung im Umgang mit Kulturbürokraten jeder Couleur. Löffler, ein paar gute Freunde, Käthe und Katharina. Dix hatte viele Gründe, regelmäßig in die DDR nach Dresden zu fahren. Für mich sind das Ferien. Ich sitze den ganzen Tag in so einem Kuhkaff, habe wenig Anregungen. Und hier, wenn ich so in der elektrischen fahre, da gibt es Typen, das ist unheimlich. Am liebsten würde ich gleich anfangen. Das setze ich mal hin, ich will es mal zeigen. Gerade die Kesselsdorfer Straße, wo die Arbeiter wohnen, das ist ja immer eine reiche Gegend an Menschen, die nicht konventionell aussehen. Und das ist das, was mich immer wieder interessiert an Dresden. Wenn ich früh morgens von zu Hause da losgehe und kommt die Druckerei und da ist was los, da müssen wir was machen und das macht Spaß. Dix war in Dresden und in der DDR ein bekannter Mann. Mir wurde auch berichtet, dass Dix ohne alle Papiere an die Grenze gekommen ist. Er sei, oder Dixon, er gehöre nach Dresden so ungefähr. Und sei das selbstverständlich, dass er in seine Heimat könne. Man hat ihn dann irgendwie doch durchgelassen. Also er hatte da schon einen Sonderstatus. Aber er war dann den Parteitheoretikern oder Ideologen dann nicht geheuer. Die machten 1957 Otto Dix trotzdem zum Ehrensenator der Dresdner Kunsthochschule. Auf diese Weise konnte er jederzeit und kostenlos in der dortigen Druckerei mit seinen Freunden, den Druckern Alfred und Roland Erhard, grafische Blätter auflegen, aus deren Verkaufserlös er mit Hilfe des Kunsthändlers Horst Kempe seine Dresdner Familie Käthe und Katharina unterstützte. Da unten in der Druckwerkstatt, das war also ein zeremoniell, wenn Dix gedruckt wurde, da kamen also alle möglichen Assistenten und guckten und machten. Und also das war schon interessant. Und der Erhard war also der Drucker seines Vertrauens. Er hat ja schon in den 20er Jahren für ihn gedruckt. Inzwischen war Dix Stern auch in Westdeutschland gestiegen. Die von den Nazis als entartet aussortierte Kunst erreichte jetzt erst wieder das Publikum. Ida Bienert, Dix Dresdner Mäzenin, hatte sich mit ihrer Sammlung in München niedergelassen. Stuttgart, Albstadt, Friedrichshafen verfügten über bedeutende Dix-Sammlungen. Es begann ein Wettlauf um den Maler. 1955, Documenta 1. Mitglied der Akademie der Künste West-Berlin. 56. Korrespondierendes Mitglied der Akademie der Künste Ost-Berlin. 57. Umfassende Retrospektive in der DDR. 59. Bundesverdienstkreuz, gemeinsam mit Ernst Jünger. 1964, Documenta 3. Nun konnte der Dresdner Generaldirektor Max Seidewitz nicht mehr verhindern, dass das Triptychon Der Krieg im Westen gezeigt wurde. 1963 ging es zu einer Ausstellung nach Darmstadt. Zeugnisse der Angst in der modernen Kunst. Nach dieser Ausstellung wird das Bild dann wieder in der Dresdner Galerie als Leihgabe von mir ausgestellt werden. Und außerdem hat man die Möglichkeit genutzt, den rechten Flügel, der nicht der richtige war. Das war, also gab es ein formatgleiches Gemälde, Der Grabenkampf, das man also dem Triptychon hier in Dresden beigefügt hatte. Und der richtige Flügel befand sich bei Dix in Hemmenhofen. Und da hat man also die Gelegenheit genutzt, den falschen gegen den richtigen rechten Flügel auszutauschen. Und in dem Zustand ist es dann mit dem regulären rechten Flügel nach Dresden zurückgekommen, nachdem Dresden den Leihvertrag unterschrieben hat. Otto Dix, Ein deutscher Maler, der in friedlicher Eintracht gefeiert wird. Überschrieb die Zeit am 2. Dezember 1966 den Artikel zu Dicks 75. Geburtstag. Anlass für jede Menge Ausstellungen, Ehrenringe und Ehrenmitgliedschaften im Westen und auch im Osten. Wobei die offizielle DDR sich schwer tat. Einem proletarisch-revolutionären Künstler von Weltruf, einem Friedenskämpfer dazu, gebührte doch wohl der Nationalpreis. Aber einem Bundesverdienstkreuzträger? Der umtriebige Fritz Löffler, der auch beim Leihvertrag zwischen Dix und den Dresdner Amtsträgern vermittelt hatte, schlug dem Museum vor, das Kriegstriptychon zu kaufen. 50.000 D-Mark, ein Spottpreis. Ergebnis? Ich wurde dafür nur wieder einmal geschmäht. Und Dix wurde gewürdigt. Feierlich, aber valutafrei. Das reiche, überragende Lebenswerk des in Gera geborenen Malers Professor Otto Dix. 27. November 1966, DDR-Radio. Eine Festsitzung der Stadtverordnetenversammlung mit der Verleihung der Ehrenbürgerrechte an den großen Künstler. Er tritt in Beziehung zu seinen malwürdigen Gegenständen. Er malte die Arbeiter in ihrer Dachkammer und auf der Straße. Er wollte eine Aussage machen. 1. Dezember 1966, DDR-Fernsehen. Er trug stolz das Schimpfwort Bürgerschreck. Aber all diese ästhetische Aktmalerei, nicht wahr, die Gesellschaftsvergnügung, die gemalt wurden und so weiter, das war uns einfach zuwider. Wir wollten den Mann auf der Straße, den einfachen Mann wollten wir ansprechen, und zwar mit einem einfachen, ganz präzisen, deutlichen Malerei. Ob es diesen kleinen Mann auf der Straße selber gefallen hat, wissen wir ja gar nicht. Die werden ja sowas gar nicht aufhängen. Aber es ist notwendig, dass man denen die bittere Pille gibt und sagt, seht mal an, so seid ihr, so ist das Leben und ihr seid so interessant, so wertvoll, so meinenswert, versteht ihr, so meinenswert, dass ihr gemeint werdet. Ja. Die Dokumentaristen des DDR-Fernsehens gaben sich redlich Mühe, dem Künstler und Menschen Dix gerecht zu werden. Und er spürte das. Er wollte ihnen entgegenkommen und sagte trotzdem immer das Unerwartete. Wir sind Heimatlose. Gut zum Heimatlose. Wir sind Heimatlose. Wir müssen uns einen Optimismus, einen Glauben an unsere Schöpferkraft, einen Glauben sogar an die Möglichkeit einer Zukunft, den müssen wir uns erkämpfen. Wir haben es viel schwer. Wir haben es wahnsinnig schwer. Ich meine, wenn man Kommunist ist, man glaubt an das Glück, an die Zukunft der Menschheit. Es ist furchtbar schwer für einen Menschen wie mich, der eben sehr kritisch ist, diese einfache Kraft zu gewinnen, die man in der Jugend gehabt hat. Am 1. Oktober 1967 stand Otto Dix wieder einmal in der Druckwerkstatt der Dresdner Kunsthochschule bei Roland Erhardt. Und buchstäblich ein paar Meter weiter, im Albertinum, eröffnete Walter Ulbricht die 6. deutsche Kunstausstellung. Die stolzierten da vor diesen blödsinnigen Bildern herum und hatten nackte Angst, dass der Dix dann eben so, Mensch, das war ja mal ein Schüler von mir, was der Herr für eine Scheiße gemalt hat. Das war doch mal ein Schüler von mir, was der für eine Scheiße gemalt hat. Man wusste den eben noch hochgeehrten Meister in Dresden und lud ihn nicht ein. Zurück am Bodensee am 26. Oktober 1967 kündigte Dix per Einschreiben den Leihvertrag mit den staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Am 8. November bekam der neue Generaldirektor des Museums einen weiteren Brief. Lieber Genosse Dr. Bachmann, es ist offensichtlich notwendig, dass ein bis zwei Genossen Professor Dix in seinem Heimatort besuchen, um mit ihm das Problem zu beraten, mit der Zielstellung, dass das Kriegstriptychon weiterhin als Dauerleihgabe in den staatlichen Kunstsammlungen verbleibt. Mit sozialistischem Gruß, Uhlemann, Sekretär der SED-Stadtleitung. Da hat natürlich Dix dann sofort frontal gegengehalten. Der wusste schon ganz genau, wie die reagieren würden. Und er war natürlich auch durch Löffler über jeden einzelnen Schritt, den man hier in Dresden so wahrnehmen konnte, informiert. Und man hat sich auch dann im Preis nicht runterdrücken lassen. 500.000 D-Mark. Ich glaube, er wollte zuerst 1 Million sogar haben. Das hatte ihm Düsseldorf geboten. Diese Summe stand im Raum. 500.000 D-Mark wollte er haben. Das ist gemessen an den Dix-Preisen für diese Zeit ein Freundschaftspreis. Aber eben natürlich für die DDR-Verhältnisse eine Riesensumme. Er hatte schon einen Schlaganfall gehabt, wollte einfach sozusagen die Verhältnisse regeln. Wenn er gestorben wäre und dieses Bild hätte sich noch als Leihgabe hier in Dresden befunden, das war allen Beteiligten klar und das ist auch aus den Akten ganz eindeutig abzulesen. Man hätte die Dresdner Erben, Käthe König und Katharina König, in Ostmark ausgezahlt. Und dann hätte man das Bild einfach behalten. Die hätten das Bild umsonst gekriegt. Das wollte er wirklich schenken, wenn die nicht irgendwie diese lächerliche Charade gemacht hätten, ihn da bei der Eröffnung unten im Atelier sitzen zu lassen und oben mit großem Tamtam der Ulbricht und der Seidewitz und wie die damals alle hießen. Vertraulich. Aktennotiz. Über eine am 2. Februar 1968 stattgefundene Besprechung. Teilnehmer: Genosse Minister Gysi, Genosse Forker, Genosse Uhlemann, Genosse Burkhardt und Genosse Dr. Bachmann. Da gab es relativ schnell dann ein Signal aus Berlin vom Kulturministerium, von Klaus Gysi, der damals Minister war, dass die DDR, die Regierung dafür kein Geld zur Verfügung stellen würde. Und dann hat man sich hier in Dresden intern geeinigt, Depotbestände der Museen zu verkaufen. Erwerb des Bildes durch Verkauf von Depotbeständen. Vorschlag aus dem grünen Gewölbe, dem historischen Museum. Orden und Porzellane. Ein geschnitztes Birnbaumrelief 16. Jahrhundert. 13 Gemälde 19. und 20. Jahrhundert. Waffen aus der Rüstkammer. Und ein Prunkrapier des sächsischen Kurfürsten Christian II. Um 1600. Und übrigens parallel dazu haben wir auch die Münchner Museen Kunst verkauft, um Kunst anzukaufen. Das ist ganz interessant, das ist auch hier bei uns in den Akten nachweisbar. Als Argument haben wir gesagt, okay, wenn die es machen, können wir es ja auch machen. Problem? Kann es drüben bekannt werden? Obwohl Wert steigt, wenn Herkunft bekannt wird. Löffler und Dix nicht einweihen, woher das Geld kommt. Das war natürlich in Dresden überhaupt nicht zu verheimlichen. Löffler wusste sehr früh und sehr schnell, wie man hier sozusagen dieses Problem lösen wollte und hat Dix darüber berichtet. Es war das ein noch nie dagewesener Fall, ein Kunstwerk zu erwerben. Und ein Zeichen der Wertschätzung für das Kunstwerk wie den Schöpfer. Otto Dix war tief gerührt. Zur Verhandlungstaktik mit Dix. Zunächst auf die Schwierigkeiten der Devisenlage hinweisen. An seine Verbundenheit mit Dresden erinnern. Und 350.000 DM West vorschlagen. Oder dazu den Rest im DDR-Mark. Das ist dann nochmal ein Brief, ist dann ganz interessant. Dann hat man natürlich versucht, hier auf Zeit zu spielen. Da haben die wirklich um jeden Tag gekämpft und haben versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Dresden, 24. Juli 1968. Sehr verehrter, lieber Herr Professor, eine sehr schmerzhafte Zahnbehandlung zwingt mich, die vorgesehene Reise zu Ihnen zur Unterzeichnung des Vertrages in den August zu verschieben. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Wir freuen uns sehr, dass wir nun bald die Angelegenheit zum Abschluss bringen können und danken Ihnen noch einmal recht herzlich für Ihr großzügiges Entgegenkommen. Mit freundlichen Grüßen auch an Ihre liebe Frau, Dr. Manfred Bachmann, Generaldirektor. Währenddessen erörterte man die Frage, woher bis zum Jahresende 1968 500.000 D-Mark kommen sollten. Es reichte ja nicht, Museumsbestände zum Verkauf anzubieten. Man musste sie auch rechtzeitig loswerden. Für solche Fälle gab es die Intrak-Handelsgesellschaft MBH, eine Vorläuferin der KOKO des Alexander Schalk-Golodkowski. Sie gewährte den Dresdner Kunstsammlungen einen Kredit zu einem Zinssatz von 8%. Der eine Strang dieser Konstruktion war die Geldbeschaffung über die Intrak und die Verkäufe der Kunstwerke liefen auch nicht über die Kunstsammlungen direkt, sondern die stellten die zur Verfügung und die liefen über den sogenannten VEH Antiquitäten Berlin, also einen volkseigenen Handelsbetrieb, der in Berlin ansässig war und der Kontakte hatte zu westeuropäischen, westdeutschen und westeuropäischen Händlern, die dann gezielt angesprochen worden sind. Das ist die Abrechnung. Insgesamt wurden durch die Verkäufe 533.000 D-Mark erwirtschaftet. Für 500.000 D-Mark Kredit von der staatlichen Handelsgesellschaft Intrak mussten die Dresdner Museen Wertgegenstände für 533.000 D-Mark veräußern. Nutznießer waren neben der Intrak und dem staatlichen Antiquitätenhandel vor allem die westlichen Kunsthändler. Das wertvollste Stück, das Prunkrapier des sächsischen Kurfürsten, versteigerte Sotheby's am 23. März 1970 für 21.000 Pfund, das 16-fache des Dresdner Verkaufspreises. Das Prunkrapier befindet sich heute im Metropolitan Museum New York. Thank you. 24. September 1968. Vertrag zwischen den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, DDR als Käufer und Herrn Professor Otto Dix als Verkäufer. Das ist jetzt der Kaufvertrag, der ganz kurz und lapidar, aber absolut wasserdicht den Verkauf regelt. Bachmann und Löffler sind zusammen nach Hemhofen gefahren und haben den Vertrag unterzeichnet. Und der Preis, wenn man den im Kontext sieht, der geht wirklich in Ordnung. Einige Jahre später hat ja Stuttgart das andere große Triptychon, die Großstadt, für 1 Million D-Mark erworben. 71 oder 72, also fürs Doppelte. Und er hat nicht nur dieses Bild, dieses Triptychon an uns verkauft, sondern er hat auch noch eine wirklich nennenswerte Schenkung von Arbeiten auf Papier, Aquarellen, Zeichnungen und noch ein weiteres Gemälde sozusagen draufgelegt. 44 Blätter und ein Gemälde. Otto Dix hat eine richtige Wunschliste bekommen. Als 68 dieser Ankauf des Kriegstriptychons anstand, der Akzent lag wieder auf den 20er Jahren und vor allen Dingen auf den Zeichnungen des Ersten Weltkrieges. Michael Hering, Dix-Experte der Dresdner Graphischen Sammlungen, hält behutsam ein besonderes Blatt aus der Dix-Schenkung hoch. Eine aquarellierte Federzeichnung von 1923. Die entstellten Gesichter zweier Kriegskrüppel. Ein Werk, das Dix bei sich zu Hause in Hemmenhofen gehütet hatte. Ich zeige Ihnen nochmal, die Kriegskrüppel liegen hier. Also das heißt, man muss das Blatt ja anders nennen, die Erinnerung an die große Zeit. Otto Dix hat hinten ein Vermerk gemacht, nicht für den Verkauf. Diese Dinge sind singulär. Das macht man auch nur einmal. Betrag von D-Mark 500.000 am 31. Dezember 1968 erhalten. Am 19. Juli 1969 erlitt der Maler seinen zweiten Schlaganfall. 6 Tage später starb Otto Dix im Krankenhaus in Singen am Hohentwiel. Käthe König starb 1981 in Radebeul bei Dresden, Martha Dix 1985 in Hemmenhofen. Von Dix' 4 leiblichen Kindern leben noch 2, Katharina König und Jan Dix. Unter den am 3. November 2013 in der Wohnung des Kunsthändlersohnes Gurlitt aufgefundenen Kunstwerken befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand 4 Arbeiten von Otto Dix. In der Galerie Neue Meister des Albertinums zieht das Kriegstriptychon heute jedes Jahr tausende Besucher an. Ich habe leider nicht das Glück gehabt, die Galerie als junger Mensch zu sehen. Hab sie erst gesehen, wie ich 20 Jahre alt war. Aber das müsste doch kolossal erzieherisch sein für Menschen, die diese Meisterwerke zu sehen. Man müsste sich sagen, viele dieser Leute, die in die Galerie kommen, besonders die jungen Leute, einen unauslöschenden Eindruck mitnehmen, dass man auf einer Leinwand so ein Ding malen kann, was einen so ergreift, was einen so erfreut. Denke ich mir, es müsste so sein. Kriegstriptychon. Die zwei Welten des Otto Dix. Sie hörten ein Feature von Ulrike Bajor. Es sprachen Hermann Bayer, Renate Fuhrmann, Rainer Delfenthal, Volker Niederfahrenhorst und Agnes Pollner. Ton und Technik Gunther Rose und Beate Braun. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Karin Beindorf. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.